Lektion 4. Hörtext 1. Aufgabe 1. Hören Sie ein Gespräch zwischen Apotheker und Kundin. Guten Tag. Weiß nicht, ob Sie mir helfen können. Ich habe Probleme seit ein paar Tagen. Mir tut eigentlich fast den ganzen Tag der Kopf weh. Ich kann fast gar nicht schlafen und irgendwie der Rücken tut mir auch schrecklich weh. Und die Arme und die Beine, tun die auch weh? Ja, Arme und Beine, also die Beine ein wenig, aber die Arme nicht, ne. Haben Sie Schnupfen? Ja, das merken Sie ja. So ein bisschen ist die Nase zu. Husten habe ich nicht, aber Halsweh. Halsweh, ja. Und ich bin müde, sehr müde, die ganze Zeit. Das hört sich jetzt so ein bisschen nach einer Grippe an. Die geht zurzeit um. Ja, und was kann ich jetzt dagegen tun? Haben Sie denn auch Fieber? Ja, Fieber habe ich jetzt schon länger eigentlich. Seit 2-3 Wochen, immer mal wieder. Also es gibt nicht viel, was man dagegen machen kann. Man kann dagegen ein Schmerz- oder Fiebermittel nehmen, sowas wie Aspirin oder Paracetamol, um eben die Symptome zu bekämpfen. Aber vor allem sollten Sie zu Hause bleiben, also nicht zur Arbeit gehen. Viel schlafen und viel trinken. Das passt mir aber im Moment gar nicht. Ich habe doch gerade so viel Arbeit im Büro, die dringendst erledigt werden muss. Und nächste Woche wollte ich in Urlaub fahren nach Frankreich. Bis dahin muss ich die Arbeit gemacht haben. Ich kann es mir eigentlich gar nicht leisten, zu Hause zu bleiben. Ist das wirklich notwendig? Naja, wenn Sie jetzt die Grippe nicht richtig auskurieren, dann sind Sie vielleicht noch viel länger krank. Ja, dann muss es wohl sein. Gibt es denn, ja, außer einem Schmerzmittel noch irgendetwas, das ich nehmen könnte, damit ich schneller wieder gesund werde? Ich könnte Ihnen mal einen Kräutertee mitgeben. Der ist nicht nur beruhigend, er schmeckt auch sehr gut. Und wenn das alles nicht hilft und wenn es in den nächsten 3 Tagen nicht besser wird, sollten Sie doch mal zu einem Arzt gehen. Tja. Ja, und ich wollte fragen, ob Sie auch irgendetwas gegen Winterdepressionen haben. Ich habe nämlich gelesen, dass man sich da unter ein besonderes Licht legen soll, aber das kann ich natürlich jetzt nicht. Gibt es auch irgendwelche Medikamente, irgendwas Pflanzliches? Zunächst mal sollten Sie das mit der Sonne ernst nehmen. Es hilft auch manchmal schon, wenn man 10 Minuten am Tag an die frische Luft geht, solange es hell ist. Ja, und sonst, naja, es gibt was gegen leichte Depressionen, Johanniskraut. Ist das harmlos? Ich meine, hat das keine Nebenwirkungen? Doch, das hat ein paar. Zum Beispiel sollte man keine blutverdünnenden Präparate nehmen. Mhm. Und bei der Haut muss man vielleicht etwas aufpassen. Wenn man sich damit in die Sonne legt, kann man eventuell rote Flecken bekommen. Ach, wirklich? Ja, ja, aber sonst ist das Johanniskraut eigentlich harmlos, gut verträglich. Es gibt auch verschiedene Darreichungsformen. Sie können es zum Beispiel einmal am Tag als Tablette nehmen oder 3-mal am Tag als Tropfen. Ach, na ja, nee, das Erste wäre was für mich. Ich habe so wenig Zeit und ich denke nicht ans Essen. 3-mal am Tag würde ich nie durchhalten. Okay, dann nehme ich also das Erste und den Tee. Aspirin habe ich noch genug. Gut, das macht dann zusammen 27,50 €. Schönen Dank und gute Besserung. Danke, Wiederschauen. Ja, Wiedersehen.